Das ist ja klasse. Und dann seid ihr in Berlin gelandet. Nein, wir sind in Frankfurt am Main gelandet. Dann mussten wir nach Friedland. Das war schon nachts dann, ne? Das war am 18. Februar 1991. Und bis wir in Friedland waren, da war das schon 19.91, ja? 19. Februar. Nach Friedland kamen wir nachts und dann bekamen wir ein Zimmer für uns 7 Personen. Aber das war nicht schlimm, wir waren so glücklich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich wir waren. Wir sind da so rumgelaufen, dass die Felder grün waren im Februar. Das war alles so verwunderlich, so schön, so ruhig und so sauber alles überall. Ne? Und dann so auch die Mitarbeiter, die waren so nett zu uns alle. Das kennt man ja in Russland nicht. Und wir haben so gesprochen. Wir gehen dahin, wo es Arbeit gibt und Wohnungen. Am liebsten gehen wir nach Ostdeutschland, weil da sind so wenig von uns. Und dann bei dem Antrag müssen wir Anträge immer erneuern. Und ich weiß, die Frau Bierhaus hieß sie, die uns betreute. Und dann habe ich das auch geschrieben. Wir möchten nach Ostdeutschland, wo es Wohnungen und Arbeit gibt. Sagt sie, streichen Sie das bitte sofort durch. Tun Sie das nicht. Gehen Sie dahin, wo Sie den Antrag hier bekommen haben, von der Schwester, die ist in Nordrhein-Westfalen. Gehen Sie bitte nach Nordrhein-Westfalen. Gehen Sie nicht nach Ostdeutschland. Ich weiß nicht, die war so lieb zu uns. Und dann haben wir das auch so geschrieben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Wahrscheinlich hat man uns mit dem Bus nach Unnamassanes gebracht. Okay, und dann bist du direkt in Nordrhein-Westfalen gelandet. Ja, in Unnamassan und von Unnamassan nach Hattingen. Das sind so Auffanglager oder sowas. Unnamassan war Auffanglager, darf man ja nicht sagen, wurde mir gesagt. Unterkunftseinheiten sagt man heutzutage. Lager ist Lager. Ja, für mich auch. Ich komme ja aus dem sozialistischen Lager. Ja, und wir bekamen da ein ganz neues Haus in Hattingen für Aussiedler. Nigelnagelneu. Und jeder bekam ein Zimmer. Das war eine Vierzimmerwohnung zum Beispiel. Meine Schwester hat ein Zimmer bekommen, ich. Nee, das war eine Dreizimmerwohnung. Wohnzimmer gemeinsames und die Küche. Ja, wir waren happy. Toll. Okay. Und dann wart ihr in Westdeutschland. Ja, In Deutschland. wie in Deutschland. Dann bekamen wir Sprachkurs. 10 Monate haben wir bekommen und das war mir zu wenig bis nach 7 Monaten. Ja, und ich bin ja mit allen meinen Landsleuten zum Übersetzen gegangen und gefahren und alles gemacht. Und ich war bekannt wie ein bunter Hund in Hattingen, in Du den hast Ämtern. übersetzt was? Von wo nach wo? Deutsch und Russisch, ich war Vermittlerin. Okay, da konntest, also das hast du ganz schnell gelernt. Das habe ich habe einfach gesprochen, so wie ich konnte. Und dann habe ich gehört, aha, der Satz muss so und so gemacht werden. So was sagte, zum Beispiel habe ich so einen Satz, ist mir so eingeprägt. Sag ihr, ich käme dann um 13 Uhr zu ihr. Ja, ich käme so. Besonders solche Sätze sind mir so eingefallen. Und dann bin ich zu meiner Sachbearbeiterin gegangen im Arbeitsamt. Da sage ich, darf ich nach Bochum gehen, damit ich weiterlernen kann? Da ist ja ein. Sagt sie, was wollen Sie da? Ja, sage ich, gehobenen Sprachkurs. Sagt sie, die sprechen auch nicht besser als Sie. Ich stecke sie lieber in einen Umschulung rein. Ja, sage ich, was soll ich da lernen? Ja, EG Binnenmarktassistentin. Was soll man da lernen? Also Steno, Schreibmaschine, Französisch, Englisch, Wirtschaft, Französisch, Wirtschaftsfranzösisch, Wirtschaftsenglisch. Sage ich, ich beherrsche die beiden Sprachen nicht. Sie kommen schon zurecht, sagt sie. Der Kurs läuft schon, aber sie schaffen das. Da wurde ich. Aber sowas passiert mir, das weißt du, manchmal hört sich das so blöd an und unwahrscheinlich, ja? Tja. dann habe ich das auch noch gelernt. Wir haben da natürlich da die Mitkolleginnen, das waren alles Frauen, die hatten Abitur, die haben eine war zum Beispiel in der Schweiz, war sie in der französischen Schweiz jahrelang als OP-Mädchen gearbeitet. Die konnten alle, oder die hatten im Gymnasium Französisch und Englisch gehabt und ich alleine war als Aussiedlerin in der Gruppe, die gar nichts konnte, ja, ein bisschen. Ja, aber ich konnte ja das nicht jetzt das so stehen lassen, ja. Dann bin ich abends noch zur Volksschule gelaufen, Französisch gelernt und was weiß ich. Toll, und das hast du dann auch angewandt im Beruf? Nee, nein. Ach, das war, ich weiß nicht, das war so eine Arbeitsmaßnahme. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das anwenden konnte. Vor allem nicht mit meinen kleinen Kenntnissen. Das waren ja jetzt immer Sprachblöcke, ja, wie man dann einen Brief schreibt. Aber man muss ja auch kommunizieren können. Das war viel zu wenig für ein Jahr. Was ist dir vielleicht so, ich meine, es ist jetzt schon sehr lange her, aber was ist dir aufgefallen im Vergleich, als du herkamst nach Deutschland? Vielleicht vor allen Dingen, was Frauen angeht, was das Leben von Frauen angeht. Ist dir was aufgefallen? Ist dir was jetzt noch im Kopf davon? Was mir so eingefallen ist, da waren Frauen von bestimmten Männern, die eine Position hatten, so wie quasi First Ladies, ja, auf einem kleinen Niveau. Die haben sich damit beschäftigt, da war ein Haus und die haben sich mit uns unterhalten. Aber ich war alleine aus unserem Haus, weil die anderen haben ja gearbeitet, die haben nebenbei immer geputzt und was weiß ich getan und ich hatte dafür keine Zeit, ich lief lieber zu solchen Veranstaltungen. Die haben sich mit uns Deutsch unterhalten. Da waren türkische Frauen, eine war aus Chile und Chile, ja. Irgendwie international. Und wir haben uns unterhalten. Und da wurden auch Sachen unternommen, ich weiß nicht. Da waren auch Kinder aus Tschernobyl, da habe ich auch übersetzt. Die Mütter mit Kindern. Okay. Also das waren so ein bisschen so interkulturelle. Ja. Aber diese Frauen, die haben sich uns auch zu sich nach Hause eingeladen. Mhm. Und ich habe die dann auch in mein Übergangsheim eingeladen und ich habe, dann war mir so ein Malheur passiert, ich habe was zubereitet mit Schweinefleisch, weil ich war der Meinung, ich habe einfach, dass die türkischen Frauen, das war ja normal, alle Moslems und Juden, die aßen auch bei uns auch Schweinefleisch, weil es kein anderes Fleisch gab, ne? In Russland, ja. Und deswegen habe ich mir gar nicht mal Gedanken gemacht, dass hier wird sowas nicht gemacht. Ne? Das habe ich erst später gelernt. Aber die haben mir das verziehen. Die haben was anderes gegessen. Das ist interessant. Okay, klar. Ja, das sind so Dinge, die man dann lernen muss.